Laut der südkoreanischen Internetzeitung Dongil News hielt die südkoreanische Organisation der Sono-Direktion der Bewegung für die Verwirklichung des Souveränitätsrechts des Volkes und die Liquidierung der Missstände am 21. Juni vor dem Rathaus der Stadt Daejeon eine Pressekonferenz ab und forderte die südkoreanische Regierung dazu auf, den Plan für die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD zu widerrufen.